Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now comes one of my favorite verses in the Bible. Jetzt kommt einer meiner Lieblingsverse der Bibel. I have lots of favorite verses in the Bible. Ich habe viele Lieblingsverse in der Bibel. But this is one that I've diligently lived and applied for a very long time in my Christian life. Aber diesen lebe ich schon sehr lange eifrig und wende ihn in meinem christlichen Leben an. For me, it can't even be written clearer. Für mich kann es gar nicht deutlicher geschrieben werden. Look what John says. Schau, was Johannes sagt. Beloved children, our love can't be abstract theory we only talk about. Geliebte Kinder, unsere Liebe darf keine abstrakte Theorie sein, worüber wir nur sprechen, but a way of life demonstrated through our loving deeds. Sondern eine Lebensweise, die wir durch unsere liebevollen Taten demonstrieren. If you really think about it, wenn du wirklich darüber nachdenkst, John is basically saying, sagt Johannes im Grunde, it doesn't matter how beautiful you talk about how much you love people. Es spielt keine Rolle, wie schön du darüber sprichst, wie sehr du die Menschen liebst. If it is not a lifestyle, a way of love that is expressed through actions, you don't really love. Wenn dein Lebensstil keine Liebe ist, die sich in Taten ausdrückt, liebst du nicht wirklich. Isn't that interesting that the Apostle Paul teaches the Romans? Ist es nicht interessant, dass der Apostel Paulus die Römer lehrt, that love is always something practical. Dass Liebe immer etwas Praktisches ist? Love does good to the other. Liebe tut anderen Gutes. And the whole Bible is full of this love in action. Die ganze Bibel ist voll von gelebter, praktischer Liebe. If you only think the 15 definitions of 1 Corinthians 13, you will find a lot of actions there, a lot of things that you're actually are doing. Wenn man nur über die 15 Eigenschaften der Liebe in 1. Korinther 13 nachdenkt, findet man viele Handlungen, viele Dinge, die aktiv getan werden. And the church needs to be known for how we express love in a very normal and practical way. Die Gemeinde muss dafür bekannt sein, wie sie Liebe auf ganz einfache und praktische Weise ausdrückt. I know a group of churches in the United States of America. Ich kenne ein Gemeindenetzwerk in den Vereinigten Staaten, and I've preached there a good number of times. In denen ich schon einige Male gepredigt habe. What impressed me so much about those people, mich hat an diesen Menschen so sehr beeindruckt, that they really live love in action. Dass sie die Liebe wirklich in die Tat umsetzen. There are not even so many churches, I don't know, maybe about 100. Es sind nicht einmal so viele Gemeinden, vielleicht 100. All of the things that I know about the church movement, nach allem, was ich über diese Gemeindebewegung weiß, they are permanently moving in actions of love. Sind sie ständig dabei, die Liebe in die Tat umzusetzen? What good does it do to somebody in need to say, I really, really love you? Was nützt es, jemanden in Not zu sagen, ich liebe dich wirklich? Unless you prove that with demonstrating actions and deeds. Wenn du es nicht durch Taten beweist. One time I found out that somebody who is working for me got into a really complicated situation. Einmal habe ich herausgefunden, dass jemand, der für mich arbeitet, in eine wirklich komplizierte Situation geraten ist. I found it out kind of by accident. Ich habe es eher zufällig herausgefunden. For me, it's almost like I didn't think I had a choice. Für mich war es fast so, als hätte ich keine andere Wahl gehabt. But to share what I had with that person. Als das, was ich hatte, mit dieser Person zu teilen. The person was in a very complicated situation financially. Diese Person befand sich in einer sehr komplizierten finanziellen Situation. So when I resolved that situation, als ich die Situation gelöst hatte, the person was extremely thankful. War die Person sehr dankbar. But then the question was asked, but Reinhard, why do you do that? Aber dann fragte sie, Reinhard, warum machst du das? And I simply responded with 1 John 3:18. Ich antwortete einfach mit 1. Johannes 3, Vers 18. It's not good to tell you I love you if I don't do something about it. Es reicht nicht, dir zu sagen, dass ich dich liebe, sondern ich muss Taten folgen lassen. I dream of a church that doesn't talk so much about love, but lives love much more. Ich träume von einer Gemeinde, die weniger über die Liebe spricht, sondern vielmehr die Liebe lebt. I dream of a church where permanently we are love in action to every place we go. Ich träume von einer Gemeinde, die ständig die Liebe in die Tat umsetzt, egal wo wir hingehen. Can you imagine if Every single Christian in the world loves with actions every day. Stell dir vor, wenn jeder einzelne Christ auf der Welt täglich mit Taten lieben würde. How the world is going to change so quickly. Wie schnell sich die Welt verändern würde. Many times I've said this. Ich habe schon oft gesagt, 1/3 of all Brazilians are evangelical Christians. Dass ein Drittel aller Brasilianer evangelikale Christen sind. If every evangelical Christian in Brazil makes a really simple decision. Wenn jeder evangelikale Christ in Brasilien die wirklich einfache Entscheidung treffen würde. This year I am going to love just 2 people who are not Christians. Dieses Jahr werde ich einfach 2 Menschen lieben, die keine Christen sind. And I'm going to love them with actions, with actual works. I'm going to prove it to these people. Ich werde sie mit Taten lieben, mit echten Werken. Ich werde diesen Menschen beweisen, dass ich sie liebe. Every evangelical Christian loves only 2 people with actions. Wenn jeder evangelikale Christ nur 2 Menschen durch seine Taten lieben würde, within 1 year we can impact the entire nation of Brazil. Könnten wir innerhalb eines Jahres das ganze Land Brasilien beeinflussen. I, as a Christian, can't love with action 2 people in a year. Something is seriously wrong with me. Wenn ich als Christ nicht in der Lage bin, 2 Menschen in einem Jahr mit Taten zu lieben, stimmt mit mir wirklich etwas nicht. I really believe that what is going to make the church so powerful in the last days is true love in action. Ich glaube wirklich, dass wahre Liebe in Aktion die Gemeinde in den letzten Tagen so stark machen wird. I recently made a statement. Kürzlich habe ich folgende Aussage gemacht. If you are not sincerely from all of your heart loving the lost, don't preach the gospel to them. Wenn du die Verlorenen nicht aufrichtig und von ganzem Herzen liebst, solltest du ihnen das Evangelium nicht predigen. First spend some time fasting and praying and fix your heart and then go out and preach the gospel to them. Verbringe zuerst einige Zeit mit Fasten und Beten, um dein Herz in Ordnung zu bringen und gehe dann hin und predige ihnen das Evangelium. Why don't you ask yourself the question? Warum fragst du dich nicht selbst? Have I demonstrated love in action this week? Habe ich diese Woche Liebe durch Taten gezeigt? Why don't you set yourself a goal in life? Warum setzt du dir nicht das Ziel, that every single day of my life, dass du jeden einzelnen Tag, at least 1 time a day, wenigstens einmal täglich, I want to demonstrate love through deeds. Liebe durch Taten zeigen willst. Just once a day. Nur einmal am Tag. If you do this intentionally, wenn du das intentional und absichtlich tust, you will be surprised how your eyes will open for the needs around you. Wirst du überrascht sein, wie sich deine Augen für die Nöte um dich herum öffnen werden. You will be surprised what God is going to do through you. Du wirst erstaunt sein, was Gott durch dich tun wird. Suddenly you will become a living and a walking expression of God's love to the people around you. Plötzlich wirst du zu einem lebendigen, wandelnden Ausdruck von Gottes Liebe für die Menschen um dich herum. Let's change this world by living love in action and not with words only. Lass uns diese Welt verändern, indem wir die Liebe in Taten leben und nicht nur mit Worten. See you guys tomorrow. Bis morgen.